Dienst wie Urlaub. Ich genoss die Zeit auf dem Berghof sehr, da meine Kameraden und ich hier wenig zu tun hatten. Es gab einen festangestellten Telefonisten, der nur selten Verstärkung brauchte. Mit mir waren wir nur 6 Kameraden vom Begleitkommando, mehr Betten standen gar nicht zur Verfügung. Auf dem Obersalzberg kam ich deshalb vermehrt meiner Aufgabe als Leibwächter nach. Staatsempfänge fanden in dem kleinen Barockschloss Klessheim bei Salzburg statt. Das Schloss diente ab 1942 als Gästehaus. Ich verbinde mit ihm vor allem einen besonderen Wutausbruch Hitlers. Neben einer weiteren Begebenheit war dies eigentlich das einzige Mal, dass ich ihn extrem erregt gesehen hatte. Sonst erlebte ich ihn nie wild herumschreiend. Im Umgang mit den Generalitäten konnte er sich so etwas auch gar nicht leisten, da musste er sich zusammenreißen. Auf Schloss Klessheim allerdings habe ich ihn beinahe rasend vor Wut gesehen. Er hatte sich mit dem ungarischen Gesandten Admiral Nikolaus von Horthy getroffen, und ich konnte draußen vor der Tür des Raums, in dem die Besprechung stattfand, hören, wie sie sich laut unterhielten. Irgendwann kamen beide heraus, würdigten sich keines Blickes. Horthy strob in die eine Richtung davon, Hitler in die entgegengesetzte. Auf dem Berghof fand täglich mindestens eine Lagebesprechung statt, auch gab es zahlreiche Empfänge. Viele Gäste waren nahezu ständig anwesend, Eva Braun, Leibarzt Professor Theodor Morell und seine Frau Hannelore, Sepp Dietrich, Margarete und Albert Speer, Fotograf Heinrich Hoffmann und seine zweite Frau Erna, Staatssekretär Hermann Esser, die Ärzte Hans Karl von Hasselbach und Karl Brandt sowie noch weitere. Es hatte fast etwas Familiäres, ungezwungen sich sonnende Erwachsene, eine herumtollende Kinderschar, dazwischen kläffende Hunde. Die Zeit auf dem Berghof war für mich die schönste. Der Dienstplan wurde immer einen Tag vorher festgelegt, aber welcher Kamerad wann welchen Dienst machte, das kümmerte den Kommandochef wenig. Die nähere Einteilung vermochten wir weitgehend eigenverantwortlich zu regeln. Hauptsache, es war für alle Aufgaben jemand zuständig. So konnte man also mit Kameraden nach Belieben tauschen, wenn man mal etwas vorhatte. Oder man übernahm selbst einen längeren Dienst, um zu anderer Zeit kürzer zu arbeiten. Aber sogar im Dienst. Der Berghof war für uns wie ein Hotel. Ich fühlte mich wie im Urlaub, wir konnten sogar ungehindert mit unseren eigenen Kameras fotografieren. Hitler und seine privaten Gäste mit dem Objektiv meiner Retina einzufangen, das war möglich. Nur dann, wenn offizieller Besuch auf dem Berghof weilte, musste man an diesem Tag aufgenommene Bilder von Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann freigeben lassen. Aber das war Formsache. Ich habe damals gar nicht erkannt, was dies bedeutete. Eine Aufnahme machte ich von Hitler mit den Händen in den Hosentaschen. Dass das ein außergewöhnliches Foto war, wäre mir damals nicht im Traum eingefallen. Und so drückte ich einfach auf den Auslöser, wenn ich gerade Lust hatte, ohne mir groß den Kopf darüber zu zerbrechen, was vielleicht einmal eine Nachwelt interessieren könnte. Von Hoffmann bekam ich auch den Prototyp eines technisch verbesserten Farbfilms, den ich testen sollte. Damit machte ich die erste Farbaufnahme von meiner späteren Frau in einem geblümten Kleid auf einer Sommerwiese. Es ist bis heute mein Lieblingsbild von ihr. Wenn ich keinen Dienst hatte, bin ich meistens hinunter nach Berchtesgaden spaziert. Auch längere Wanderungen gehörten zum Zeitvertreib. Gelegentlich ging ich mit einem Kameraden sonntags in die Kirche. Ich hätte gern regelmäßig den Gottesdienst besucht, hatte aber keine Lust, dies ganz allein zu tun. So hingen meine Kirchenbesuche davon ab, ob der Kamerad, mit dem ich jeweils gerade zusammen auf dem Berghof arbeitete, Kirchgänger war oder nicht. Eva besuchte übrigens sehr häufig den Gottesdienst. Während der Aufenthalte auf dem Berghof zwischen 1940 und 1944 begleitete ich Hitler als sein Leibwächter immer wieder auf seinen zahlreichen kleinen Wanderungen auf dem Obersalzberg. Fast täglich zog es ihn allein oder mit seinen Gästen nach dem Mittagessen zum Teehaus, das er in den Jahren 1936 und 37 hatte errichten lassen. Es waren zwar nur 20 Minuten dorthin zu gehen, aber häufig ließ er sich auch bei gutem Wetter zu diesem Ort fahren. Meistens wählte er dafür einen Volkswagen, ein schwarzes Cabriolet. Bei gutem Wetter durfte Blondie, Hitlers Schäferhündin, ihr Herrchen begleiten. Das Teehaus lag auf einem kleinen Felsplateau. Man hatte von dort eine herrliche Aussicht auf das Tal. Für die Gäste wurde in der kleinen Küche meistens Kaffee gekocht und im Winter rechtzeitig der Kamin angefeuert. Hitler trank nie etwas anderes als seinen Apfel- oder Kümmeltee. Um seiner Leidenschaft für Kuchen und Gebäck zu frönen, bedurfte es allerdings für ihn keiner Kaffeetafel. Er verschlang den ganzen Tag über verschiedene Backwaren und Schokolade. Es konnte vorkommen, dass Hitler nach Verzehr des schweren Süßkrams in seinem Stuhl einnickte, aber an Tagen mit hohem Gästeaufkommen war Hitler immer besonders gut in Form, wirkte aufgekratzt und gesprächig. Für uns vom Begleitkommando gab es im Teehaus einen besonderen Aufenthaltsraum. Spätabends begannen auf dem Berghof die Kinovorführungen durch den Filmvorführer Erich Stein oder seinen Kollegen Ellerbeck. Hitler war ein großer Kinonarr. Nicht selten sah er gleich mehrere Filme hintereinander an. Stein musste ständig Nachschub aus dem Propagandaministerium oder dem Reichsfilmarchiv organisieren. Meistens waren es amerikanische Produktionen. Auch in der Reichskanzlei war Stein für die Filme zuständig, die sich Hitler dort im Musikzimmer anschaute. Ich sah mir die Kinoproduktionen manchmal aus der Perspektive von Stein oder Ellerbeck mit an, allerdings mehr aus Langeweile. Da die Vorführungen auf dem Berghof in der großen Wohnhalle stattfanden, gehörten wir vom Begleitkommando ganz selbstverständlich zum Publikum dazu. Der Projektor war neben der Freitreppe und ich saß dann meistens auf den Stufen. Hitler liebte Chaplin-Filme. Leider weiß ich nicht mehr, welche er von dem englischen Schauspieler und Regisseur angefordert hatte, insbesondere nicht, ob die Anti-Hitler-Satire »Der große Diktator« dabei war. Besonders erinnere ich mich allerdings daran, dass wir mindestens dreimal vom Winde verweht angeschaut haben. Nachdem Hitler dieses Epos zum ersten Mal vorgeführt worden war, zitierte er umgehend Goebbels herbei. Mit ihm sah er sich den Film dann in voller Länge erneut an. »So etwas«, sagte er hinterher eindringlich zu Goebbels, »so etwas müssten unsere Leute doch auf die Beine stellen können.«